Herzlich willkommen zu der Podcast, Sendung des Dialekten, Podcast in der Abstrakte. Zuhörer der Biografie mit und von Wiesendorf Avenue. Willkommen zu einer seltsamen Ausgabe des Dialekten-Podcasts, denn ich nehme das mit meinem Handy auf. Ich finde mein Mikro nicht, ich habe aber so viel Lust, jetzt gerade einen Podcast zu machen. Und ich habe Zeit. Und ich habe selten beides zusammen. Und ich finde mein Mikro nicht, das ist ja typisch. Naja, egal. Auf jeden Fall, ich nehme das jetzt einfach mal mit meinem Handy auf, und zwar nicht mit meinem iPhone, denn ich habe kein iPhone, also keines mehr. Ich habe herausgefunden, dass iPhone-Handys nicht schwimmen können, kein Salzwasser vertragen und die ganzen Internet-Tipps von wegen trocknen lassen 24 Stunden, föhnen 24 Stunden bis 2 Wochen in der Steckdose stecken lassen, also eingeschaltet und was weiß ich, das bringt nichts. Ich habe auch keine Garantie drauf, Jubelfreu. Dafür habe ich mir jetzt aber einen Nokia geholt, und zwar einen Music Express. 5400 oder 5800 oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn jetzt diese Qualität besser ist als das, was ich mit meinem Belkin Tune Stereo Mikro aufnehme, dann heule ich wirklich. Ich denke aber nicht. Also entschuldige ich mich für die schlechte Qualität, aber dieses Mal muss es so sein. Dreh die Lautsprecher auf. Ich werde das noch versuchen, in GarageBand zu korrigieren, aber ich glaube nicht, dass ich da noch viel korrigieren kann. Gut, was habe ich heute vor? Also erstens, ich habe ja das letzte Mal aus einem Stück was vorgespielt, aus einem Musical, und ich habe gefragt, was das für ein Musical ist. Und der oder diejenige, die das richtig erraten, bekommen ein Kunst-T-Shirt von mir. Und ich habe 13 E-Mails bekommen. Und keines ist richtig, Leute. Also ihr wart nah dran. Einer meinte, das sei West Side Story. Also da muss ich dich wirklich enttäuschen. Entschuldigung, aber West Side Story hat mit dem Musical wirklich nichts zu tun. Denn, wie die meisten das ja schon herausgehört haben, ging es ja um Jesus. Und mit Jesus, also ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich viele Musicals gibt. Auf jeden Fall, das Musical, das ich angestrebt hatte, ist Jesus Christ Superstar. Und zwar, das wurde am 12. Oktober 1971 in New York City aufgeführt. Und über die Handlung brauchen wir ja nicht wirklich zu sprechen. Ich habe mir hier das ausgedruckt, also auf Wikipedia findet ihr einen super Artikel darüber, sogar auf Deutsch. Und da gibt's dann die Titelliste, da gibt's 2 CDs davon, ich mag die alle. Und es ist auf jeden Fall mein Lieblingsmusical. Also ich kann's nur empfehlen, insbesondere für die Leute, die Englisch sprechen, denn die Texte sind wirklich gelungen. Da gibt's zum Beispiel die Szene, wo Jesus vor den Römern steht, und da wird er von dem Hauptgeneral gefragt, also zeig mal wirklich deine Macht und spazier mal über meinen Swimmingpool, und wenn du das schaffst, dann lasse ich dich sofort frei. Und sowas, also halt aber auf Englisch. Also ich kann es empfehlen, das kann ich noch empfehlen. Ich kann euch die Gruppe empfehlen, die ich spielen werde, denn ich habe ja das Okay von denen bekommen. Und zwar, ich finde das super. Das ist eine Band, die wirklich Welterfolg hat. Ihr kennt sie vielleicht sogar. Also die heißen Rodrigo y Gabriela. Also Rodrigo und Gabriela wird mit einem Y anstatt und geschrieben. Das ist eine mexikanische Gitarrenband. Sie hatten irgendwann mal am Anfang ein Trash-Metal-Band gehabt, die Tierra Acida hieß, doch hatten überhaupt keinen Erfolg damit. Da sie aber wirklich gut Gitarre spielen können, haben sie ein Gitarrenduo, also eine Gitarrenband gegründet. Das heißt, es gibt nur die zwei Gitarren, die singen nicht. Die sind aber wirklich, wirklich gut. Unglaublich gut. Und ich habe die einfach mal so angeschrieben, denn ich war noch nie auf eines ihrer Konzerte. Sobald ich aber die Möglichkeit dazu bekomme, und die werde ich spätestens in Paris bekommen nächstes Jahr, dann tue ich mir das auf jeden Fall an, egal was es kostet. Also die Band wurde im Jahr 2000 gegründet. Das Genre ist Akustik. Die spielten überall, also zum Beispiel live in Manchester, in Dublin, das ist eine CD von denen. Dann gibt es auch live in Japan. Ansonsten haben die letztes Jahr die 1111 rausgebracht. Und also ich kann es eigentlich nur weiterempfehlen. Und ich spiele euch jetzt mal fast ein ganzes Stück von denen. Und zwar eines meiner Lieblingsstücke. Gut, wollte ich noch was sagen. Ich wollte noch viele sagen, da ich aber kein wirkliches Mikro habe und ich befürchte, dass die Qualität hier nicht wirklich gut ist oder gut wird, dann, denke ich, höre ich auf und ich wünsche euch viel Spaß mit Rodrigo y Gabriela und ich denke, ich melde mich in einer Woche wieder. Denn ich habe so ein Gefühl, dass die nächsten paar Podcasts wirklich regelmäßig erscheinen werden. Naja, doch, ein Thema habe ich noch, genau. Naja. Ich wäre ja kein Fauvist, wenn das hier wirklich ein Konzept hätte und dieses Konzept wirklich verfolgt würde. Würde, kann man das so sagen, verfolgt wurde? Naja, auf jeden Fall. Ich wollte über Weihnachten sprechen, denn ich habe auf RTL so beim Sippen stieß ich auf RTL und auf RTL Exklusiv oder so. Und da haben die über eine Facebook-Gruppe gesprochen, die also nicht wirklich anti-Weihnachten ist, aber anti-Weihnachten vor der Weihnachtszeit. Wie zum Beispiel, dass schon im September die ersten Spekulatius in die Läden kommen und die ersten Dominokuchensteine oder wie das heißt, die ersten Weihnachtsmänner und sowas. Also das ist wirklich zu früh. Und da gibt es eine Gruppe, die haben schon mehrere tausend Mitglieder. Ich habe aber es nicht geschafft, die auf Facebook zu finden. Die rufen die Leute auf, bis zum ersten Advent kein einziges Weihnachtsprodukt zu kaufen. Denn Weihnachten ist was, was von innen kommen soll. Und wir lassen uns das nicht von den Märkten diktieren, heißt es auf der Homepage. Und ich bin total dafür. Also, liebe Leute, ich weiß nicht, wo das auf Facebook steht, also wo sich die Gruppe befindet. Falls ich finde, blogge ich's. Aber ich rufe euch auch auf, boykottiert die Spekulatius vor dem ersten Advent und alles, was sonst noch in den Läden als Weihnachtsvorfreude gelten kann. Denn das ist nur eine Konsumvorfreude und die Leute wollen Geld machen und das hat nicht wirklich viel mit Weihnachten zu tun. Und außerdem, ab dem ersten Advent, wenn ihr da anfängt, dann habt ihr es geschafft, 2 Monate keine Süßigkeiten in großen Mengen zu essen. Also auf jeden Fall keine Spekulatius. Naja, ich verbleibe hier aus dem Süden mit einem Servus und ich hoffe, dass diese Episode irgendwas geworden ist. Naja, viel Spaß mit Rodrigo y Gabriela. Euer Ruben Vagabund.